Thymian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Tja, Freunde, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, ich klage an. Und das meinen wir nicht im juristischen Sinne, sondern ich frage euch, wen klagt ihr an? Wem macht ihr Vorwürfe, schwerwiegende Vorwürfe? Dass diese Person schuld ist an eurem Schicksal, dass diese Person etwas bewirkt hat, was euer Leben sehr, sehr verkompliziert und erschwert hat. Es kann ja auch eine Sache sein, die euer Leben erschwert hat, und es könnte auch ein Umstand sein, dass ihr einen Umstand anklagt und sagt, aufgrund dieser Gegebenheiten hat sich bei mir in meinem Leben alles so entwickelt und ich klage an. Also wenn ihr mit mir darüber reden wollt, Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht, erste Anruferin ist Sabrina. Und die ist 18 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Sabrina. Hallo. Du klagst an, du erhebst schwere Vorwürfe gegen jemanden? Ja, es wurde damals angeklagt, wo ich 11 Jahre alt war, weil ich zu jung war, um anzuklagen. Ich bin mit 11 Jahren sexuell missbraucht worden. Mhm. Und ja, mache ihm halt heute noch ziemlich große Vorwürfe. Mhm. Du warst damals zu jung, um selbst anzuklagen? Richtig. Mhm. Das heißt, danach ist nicht irgendetwas geschehen in den letzten Jahren? Nein. Was genau ist denn passiert, als du 11 Jahre oder auch jünger warst? Ja, also es war jemand, den ich aus der Feuerwehr her kannte. Aus der Feuerwehr? Aus der Feuerwehr. Mhm. Und inwiefern, aus was hast du mit der Feuerwehr zu tun? Ich war damals mit 11 Jahren in der Jugendfeuerwehr. Mhm. Und er war in der aktiven Wehr. Mhm. Ja, und von einer Freundin von mir, die Eltern, die sind beim Autounfall ums Leben gekommen, und er hatte den Zeitungsausschnitt, die Todesanzeige, die ich haben wollte, und hat mich halt damit ein bisschen gelockt, von wegen, ich sollte ja zu ihm kommen und er hätte die. Mhm. Ja, und dann bin ich dann, war einen Tag fest von Feuerwehr her, und dann bin ich danach mit ihm zu ihm in die Wohnung gefahren. Mhm. Hab ihm dann gesagt, ich möchte vor der Wohnung warten, er soll mir die Anzeige geben, und er hat mich halt angebrüllt und meinte, ich soll mit in die Wohnung kommen. Ja, und da habe ich Angst bekommen und bin dann auch mitgegangen. Mhm. Wie alt war dieser Mann damals? 32. Ja. Und du 11 Jahre? Ja. Mhm. Dann bist du mit in die Wohnung gegangen, weil du Angst hattest? Ja. Was ist dann geschehen in der Wohnung? Er hat die Fenster zugemacht, die Tür zugeschlossen, hatte ein Messer auf dem Tisch liegen. Mhm. Ja, und hat dann halt auch sofort angefangen, mich anzufassen, wo ich nicht wollte, und ich musste ihn halt auch anfassen. Mhm. Ging es dann über das Anfassen noch hinaus? Nein. Nein. Wie weit ging das Anfassen? Musstest du ihn befriedigen? Ja. Mhm. Hat er sich an dir halt auch direkt vergriffen? Ja. Ja. Wie lange dauerte diese Tortur? Boah, kann ich nicht mehr genau sagen. Keine Ahnung. Mhm. Aber es kam nicht, er hat dich nicht vergewaltigt. Es kam nicht zum Geschlechtsverkehr. Nein, aber es kam auch total lang vor, also die Zeit ging überhaupt gar nicht vorbei. Hat er dich dazu gezwungen, sich so mit ihm zu beschäftigen, dass er dann zu einem Orgasmus kam? Ja, er hat mir gedroht, wenn ich es nicht mache, würde er mich halt schlagen. Und also du hast es gemacht? Ja. Und er hat einen Orgasmus bekommen? Ja. Und danach, was ist dann geschehen? Ja, er hat nach einer Zeit seine Hand aus meiner Hose rausgezogen, und ich habe irgendwie aus Reflex habe ich ihn halt in den Intimbereich geschlagen. Mhm. Nachdem quasi schon alles gelaufen war? Ja. Das ist aber sehr mutig, als 11-jähriges Mädchen das zu machen. Ja, vorher konnte ich nichts machen. Ich wollte schreien, ich konnte nicht, war wie gelähmt. Also da ging überhaupt gar nichts. So, das ist ja nur auch eine sehr heikle Situation. Er zwingt dich zu einer sexuellen Handlung. Du bist ein 11-jähriges Mädchen, er ist 32 Jahre alt. Die sexuelle Handlung ist quasi abgeschlossen, und dann schlägst du ihn mit deiner Hand in den Unterleib. Ja. Wie hat er darauf reagiert? Er hat mich rausgeschmissen. Das ist dann nur noch glimpflich abgegangen. Er hätte dich auch verprügeln können oder dir noch schlimmere Gewalt antun können. Da habe ich Glück gehabt. Mhm. Ist dieses einmal vorgekommen oder hat sich das dann irgendwann nochmal wiederholt? Nein, nur einmal. Hast du es irgendjemandem damals erzählt? Ich habe 7 Monate nichts davon erzählt. Mhm. Keinem. Warum hast du geschwiegen? Ich hatte Angst. Er hat mir gedroht, wenn ich halt irgendetwas sage, würde was Schlimmes passieren. Hat er das konkreter gesagt, was Schlimmes passieren würde? Nein. Mhm. Aber als Kind hat man dann Angst und stellt sich das Allerschlimmste vor, was man sich vorstellen kann als Kind. Ja, und ich hatte halt auch Angst vor meinen Eltern, weil meine Eltern haben mir immer gesagt, ich soll nicht mit einem Mann mitgehen. Mhm. Ja, und hatte halt Angst, ich würde Ärger bekommen und habe mir auch irgendwo selber die Schuld gegeben für das, was passiert ist. Mhm. Nach 7 Monaten aber hast du das Schweigen gebrochen. Wem hast du dann etwas erzählt? Ich habe mit 2 Freundinnen zusammengesessen und eine erzählte halt, dass sie vergewaltigt wurde, hat erklärt, was passiert ist. Mhm. Und daraufhin habe ich ihr gesagt, weil ich damals noch nicht wusste, was es bedeutet, was er mit mir gemacht hat, habe ich halt gesagt, dass mir sowas Ähnliches auch passiert ist. Und sie meinte halt, ich sollte darüber unbedingt reden. Ja. Habe dann auch mit der Oma von meiner Freundin gesprochen und die hat das Jugendamt angerufen, mit meinem Einverständnis. Und die sind dann in die Schule gekommen, haben mit mir gesprochen. Mhm. Und ja, dann ist dann auch anonym bei meinem Vater damals angerufen worden, dass halt jemand vom Jugendamt dran wäre und sie würde mich mitnehmen. Ja, und mein Vater dann natürlich direkt auch in der Schule angerufen, hat sich vergewissert und ist dann auch gesagt worden, ja, es ist richtig, jemand vom Jugendamt da, die Sabrina wird gleich nach Hause gebracht. Mhm. Und da ist meinem Vater dann auch alles erklärt worden. Meine Mutter, die war damals nicht zu Hause, die war auf der Arbeit. Mhm. Wie haben deine Eltern dann darauf reagiert, als sie das erfahren haben? Oh, meinem Vater gegenüber war mir das ziemlich peinlich, weil ich halt mit ihm noch nie über so etwas gesprochen habe. Er hat mir Fragen gestellt, wie groß der Penis zum Beispiel vom Mann war. Mhm. Und ich musste ihm alles erklären, was passiert ist. Er war ziemlich sauer. Warum hat er solche Fragen gestellt? War er skeptisch, ob das stimmt? Wollte er testen, ob du die Wahrheit sagst? Ich weiß nicht, ich habe damals nie weiter mit ihm drüber gesprochen. Und meine Mutter wurde dann auch angerufen, die habe ich dann so noch nie weinen gesehen, also die war wirklich fertig. Ja, und am nächsten Tag ging es dann auch schon auf zum Frauenarzt, wir haben am selben Abend da privat noch angerufen. Mhm. Ich musste dann am selben Tag auch noch zur Polizei Aussage machen. Aber das hört sich ja schon alles insofern recht gut an, weil die Behörden eingeschaltet wurden, die Polizei wurde eingeschaltet, das Jugendamt. Warum ist es denn dann damals nicht zu einer Anklage gekommen? Wie meinst du das jetzt? Warum ist dieser Mann damals nicht vor Gericht gestellt worden? Ist er. Es ist er. 94 ist es passiert und 96 kam es dann zur Gerichtsverhandlung. Ah ja, und sowas ist er verurteilt worden? 2 Jahre auf Bewährung, 1800 Mark Schmerzensgeld. Mhm. Wie siehst du dieses Urteil? Arm. Mhm. Also ich finde, er hat wirklich nichts daraus gelernt, denke ich mal. Woher weißt du das? Hast du noch mal irgendwann Kontakt mit ihm gehabt? Ich sehe ihn manchmal. Was ist das für ein Gefühl für dich, wenn du ihn dann siehst? Purer Hass. Mhm. Also wenn ich ihn sehe, ich könnte auf ihn losstürmen und Gott weiß, was machen, aber in dem Moment habe ich dann auch wieder Angst. Wenn ich ihn sehe, bekomme ich Herzklopfen, mir wird schlecht, mir wird schwindelig und ich fange an zu zittern. Also ist es so, ich hatte dich ganz am Anfang unseres Gesprächs nicht richtig verstanden, aufgrund einer Störung auf dem Kopfhörer. Mhm. Das heißt, diese Anklage hat real schon stattgefunden, ja. Aber du klagst diesen Mann nach wie vor moralisch immer noch an, weil er das getan hat mit dir, was er mit dir getan hat. Weil ich heute noch ziemlich drunter leide. Ja. Also es war damals so, dass ich in der Schule rapide schlechter geworden bin. Mhm. Gewichtszunahme, ich habe gefressen ohne Ende. Mhm. Und ja, halt auch Probleme, in eine Beziehung einzugehen später. Bis ich dann irgendwann mal gelernt habe, dass nicht jedermann gleich ist. Mhm. Bist du denn damals, du warst ja nun wirklich noch ein Kind, als dann alles rauskam, hat man dich dann zumindest für einige Stunden oder also für einen gewissen Zeitraum psychologisch betreut? Ich bin 2,5 Jahre. 2,5 Jahre? Ja. Mhm. Mhm. Haben denn alle Leute aus deinem Umfeld zu dir gestanden? Oder nein. Nein. Wer hat nicht zu dir gestanden? Ich habe es damals jemandem von der Feuerwehr erzählt, der aktiv in der Wehr war. Mhm. Und habe es ihm halt anvertraut und er meinte nur, ich solle aufpassen, was ich sage. Mhm. Und er musste auch dann, wo die Gerichtsverhandlung war, musste er auch dahin. Mhm. Ja, und wo dann der Mann, der das damals mit mir gemacht hat, wo er dann vor Gericht gestanden hat, Ja, da hat der andere sich nur rumgedreht, ist gegangen und hat gar nichts mehr gesagt. Also er hat es mir nicht geglaubt. Aber was wichtig ist, dein ganz nahes Umfeld, deine Eltern und die ganz nahen Freunde, die haben schon zu dir gestanden. Ja. Ja, das ist so. Mhm. Also was mir damals wehgetan hat, das ist mein Vater, der war Asthmatiker. Der war schwer krank, der ist vor 5 Jahren gestorben. Mhm. Und ja, ihn hat das halt so fertig gemacht, dass er mit dem Messer auf ihn losgehen wollte. Aber er hat es hoffentlich nicht getan. Nein. Er ist auf der Straße von einem Arzt davon abgehalten worden. Weil das ist ja nun wirklich keine Lösung. Und das erzeugt neues Unglück und neues Unheil und nutzt letztendlich niemandem etwas. Das ist richtig. Also das war die Sabrina, die nachträglich anklagt, obwohl es schon eine juristische Anklage gegeben hat. Mhm. Ich danke für deinen Anruf und wünsche dir alles Gute, Sabrina. Jo, danke dir. Mach weiter so. Auf Wiederhören. Vielen Dank. Tschüss. Danke, tschüss. Ich klage an, heißt unser Thema, und ich frage euch, wen oder was klagt ihr an? Macht ihr Vorwürfe, schwerwiegende Vorwürfe, dass eine Person oder vielleicht sogar ein Umstand euer Leben sehr massiv verändert und sehr schwer belastet hat oder haben? Wenn ihr mich anrufen wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Michael, 38 Jahre alt, guten Morgen. Ja, schönen guten Tag. Hallo Jürgen, ja, ich bin ein bisschen nervös. Ich habe nämlich gerade den Bericht hier von der Sabrina gehört, da war ich ganz schön erschrocken. Mhm. Ja, bei mir ist es so, ich klag jemanden an, und zwar, der hat mich bewusst mit HIV angesteckt. Bewusst? Ja, bewusst. Ich habe natürlich auch einen Fehler gemacht, weil ich nicht so aufgepasst habe wie sonst. Wir haben uns in der Kneipe kennengelernt. Mhm. Wie lange liegt das zurück? 3 Jahre. 3 Jahre. Mhm. 3 Jahre, genau. Also eine Zufallsbekanntschaft in der Kneipe? Ja, leider eben. Und dann erzähl mal, wie es dann dazu kam. Ja, also wir haben Bierchen getrunken, wie das eben so ist, und dann sind wir ins Bett, sag ich mal ganz kurz einfach. Und dann ist es zum Oralverkehr gekommen. Mhm. Eben nicht aufgepasst mit Kondomen und so. Und anderen Tag... Er steht auf und sagt mir dann knallhart, du, ich muss dir was sagen, ich bin HIV-positiv. Am nächsten Tag? Am nächsten Tag, was ich also erst als Scherz, ich habe das erst als Scherz empfunden, ich denke, der will dich veräppeln. Ja. Das war aber nicht so. Und dann hat er mir das nochmal gesagt, er ist wirklich positiv. Und habe ich gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Mhm. Da ging direkt bei dir die Erinnerung durch den Kopf, was ist heute Nacht passiert? Was ist letzte Nacht passiert? Ja, richtig. Es kam zum Oralverkehr. Und er hat ejakuliert in deinem Mund. Ja, genau. Und du hast seinen Sperma runtergeschluckt. Ja, genau. Kam es auch zum Analverkehr? Nein, zum Glück nicht. Ja, aber das wäre ja dann sowieso egal gewesen, weil ob das jetzt anal oder oral, das ist egal. Mhm. So, jetzt sagt dieser Mann das zu dir. Im ersten Moment glaubst du das gar nicht. Nee, absolut nicht. Aber ich war total geschockt. Beim zweiten Mal glaubt man das dann doch, wenn der das ganz ernsthaft sagt. Wie hast du denn dann darauf reagiert? Ja, wie soll ich, ich war geschockt, einfach geschockt. Und hab gesagt, geh bitte, er ist auch gegangen. Und hab immer noch gedacht, Michael, irgendwo stimmt da was nicht, ne? Mhm. Ja. So war es auch. Wie, irgendwie stimmt da was nicht? Also du hattest die Hoffnung, dass das nicht stimmt? Oder? Natürlich, die Hoffnung, dass es nicht stimmt. Mhm. Ja, und man denkt ja auch, na Gott, ja, vielleicht ist es eben nicht passiert und... Man muss sich ja nicht sofort infizieren und... Ja, ein böser Scherz. Es gibt ja auch Leute, die böse Scherze machen. So, und dann beginnen die Wochen und Monate des Wartens. Ja, und dann ging das eben los, dass ich dann so 2 Monate später eine ganz schlimme Geschichte kriegte, so eine Art Grippe, aber eine Magen- und Darmgrippe, die hörte gar nicht mehr auf, und ich kriegte eine ganz bösartige Speisenröhrenentzündung dabei. Mhm. Ist das möglich, nach 2 Monaten dann schon zu bekommen? Ja, das kann sein. Ja. Je nachdem, ja. Das habe ich aber alles nachher erst erfahren. Mhm. Ja, und dann habe ich mich erstmal behandeln lassen und kriegte was gegen die Speiseröhrenentzündung. Hattest du da den Vorfall schon vergessen oder wurdest du schon so ein bisschen skeptisch? Nein, ich habe das meinem Hausarzt alles erzählt. Und er hat erstmal gesagt, wir machen das erstmal, ich konnte gar nichts mehr essen, es war so schlimm, also es hat sogar ein Joghurt gebrannt in der Speiseröhre, es war ganz furchtbar, ne? Und dann habe ich ihm das alles erzählt, und dann hat er gesagt, also nächsten 2 Wochen kommst du, dann machen wir einen Test. Ja, ja. Ja, und das haben wir dann auch gemacht. Und das war so ein Hickhack, dieser Test, das war, also dann kam, du musst nochmal kommen, da ist was unklar. Und das war ein furchtbarer Zustand. Und irgendwann auf einmal war es dann doch raus, und dann hat er mir das eiskalt am Telefon gesagt, also mein Arzt. Mhm. Ne? Mhm. dass du HIV-positiv bist. Ja, dann sagst du eindeutig positiv. Und dass diese Krankheitssymptome, die sich da bei dir gezeigt haben, schon in dem Zusammenhang stehen. Das habe ich später im Krankenhaus erfahren, weil daraufhin habe ich zu meinem Hausarzt gesagt, Herr Doktor, ich möchte gerne ins Krankenhaus, ich möchte mich nochmal durchchecken lassen, ob es auch wirklich an dem ist. Mhm. So, es war dann wirklich an dem. An dem war es, und der Herr Doktor bla bla bla, sagte dann zu mir im Krankenhaus, da hat sich der Virus gezeigt, der hat sich in dem Moment da gezeigt. Mhm. Hast du diesen Mann irgendwann nochmal wieder getroffen? Nein, zum Glück nicht. Ich habe nur von einem sehr guten Bekannten erfahren, der auch in der Nähe von Duisburg wohnt, zwar in einer anderen Stadt, aber in der Nähe von Duisburg. Und der hat mir gesagt, dass dieser Typ also hingeht und das bewusst macht. Ja. Daraufhin habe ich das Gesundheitsamt in dieser Stadt angerufen, ja, habe das der erklärt, dieser Frau. Und die sagte dann zu mir, ja, wir werden ihn zu einem Gespräch einladen. Wen? Ihn? Ja, diesen Menschen eben. Das heißt, also, man weiß, wer das ist? Natürlich. Wie, also natürlich ist das nicht. Ja, woher weiß das Gesundheitsamt, wer das ist? Wenn du anrufst, mir ist das und das passiert. Ja, weil er da wohnt und er ist da auch gemeldet und er ist ja eben positiv und er geht auch öfter zum Gesundheitsamt. Mhm. Und ja, ich weiß den Vor- und Zunamen und die wusste so, auch, wer so gemeint ist. Ja, das heißt also, du weißt auch, wer das ist. Natürlich. Ja. Nur ich wollte damals in der Situation gar nichts groß unternehmen, weil ich so nervlich selber fertig war. Aber du hättest ja später was unternehmen können. Du hast bis heute nichts unternommen? Das haben mir schon viele gesagt, aber diese ganze Tretmühle, die ich dann habe, da müsste ich ja vor Gericht, da muss ich da aussagen und muss da diese ganze Story erzählen, was da abends im Bett passiert ist. Mhm. Und das ganze Drama, ich bin schon nervlich so am Ende, da muss ich nicht noch das haben. Mhm. Also ich finde es natürlich auch scheiße, auf Deutsch gesagt. Ja, vor allen Dingen, weil die Gefahr natürlich besteht, dass er das immer und immer und immer wieder macht und sehr viele Menschen mit sich mitzieht, ne? So viel wie ich weiß, hat er es schon sehr lange, vielleicht ist er auch gar nicht mehr unter uns, das weiß ich nicht. Aber es ist natürlich schlimm, wenn es so wäre. Jetzt könnte ich mir gut vorstellen, dass das so eine Mixtur an Gefühlen bei dir ist. Ja, ja, ich klage Einmal die Wut auf ihn und die Wut auf dich selbst. Ne? Ja, ich klage ja nicht nur ihn an, ich klage ja auch auf dich an. Man kann natürlich nicht mit einem, das war ja so ein klassischer One-Night-Stand, den ihr hattet. Und dann gleich eine solche sexuelle Praktik, vor allen Dingen als Schwuler, wo wir nur so aufgeklärt sind, ne? Vollkommen richtig. Und seit Jahren gerade gewarnt wird, dass man genau das alles nicht tun soll. Mhm. Wie bist du denn jetzt nach 3 Jahren? Wie ich damit lebe. Ja. Also kein Sex, ich habe absolut keinen Sex. Das ist ganz komisch, ich lebe wie eine Nonne, also natürlich, ich befriedige mich selber. Mhm. In der Fantasie denke ich mir die tollsten Sachen aus, aber ich habe keine Beziehung, ich habe keinen Sex. Da muss man ja als HIV-Positiver nicht auf Sex mit anderen verzichten, wenn man damit offen umgeht. Ne? Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch noch nicht so weit. 3 Jahre ist ja in dem Sinne auch noch nicht... Wie geht es dir denn gesundheitlich zurzeit? Ja, gesundheitlich kann ich... Manchmal geht es mir gut, manchmal geht es mir schlecht, vor allen Dingen vom Seelischen her. Mhm. Ich meine körperlich, wie geht es dir körperlich zurzeit? Körperlich geht es mir relativ gut, würde ich sagen. Jetzt hast du gesagt, zwei Anklagen. Ich klage den Typ an, dass er es gemacht hat, zu Recht. Du klagst dich an, weil du so leichtfertig dich verhalten hast, zu Recht. Natürlich. Gibt es auch noch so eine dritte Schiene, dass du jetzt im Nachhinein sagst, ich hätte den doch anzeigen müssen und ich mache mir diesen Vorwurf auch noch. Ja, den Vorwurf mache ich mir in der Hinsicht, weil ich ja denke, wenn er noch da ist, dass er vielleicht wirklich noch bewusst hingeht und weitermacht. Aber... Du weißt aber nichts über die Hintergründe dieses Mannes, warum der das bewusst macht. Doch, ich kann mir das vorstellen. Das habe ich vom Bekannten erfahren, weil er ist nämlich auch so angesteckt worden. Und wahrscheinlich denke ich mal, dass das bei ihm Rachegelüste sind. Aber diffuse Rachegelüste, ja, ist völlig irrsinnig, ne? Weil Wahnsinn! Ja. Man kann auch nicht als Positiver hingehen und weitermachen. Das sind ja Zeitbomben. Vor allen Dingen, man muss sich ja mal vorstellen, wenn einer Syphilis hat, das ist Meldepflicht. Mhm. Der wird sofort von der Straße sozusagen weggeholt. Mhm. Und der lebt als lebende Zeitbombe und steckt die Menschen einfach an. Also Michael, ich finde es gut, dass du anrufst und das so erzählt hast. Und auch so selbstkritisch erzählt hast. Weil ich glaube, dass das auch immer wieder eine Warnung ist für andere Leute, für junge Leute, für gesunde Leute. Ja, auf alle eben Fälle. Sich... Ich werde ja auch nicht müde, es zu predigen. Schützt euch. Und vor allen Dingen bei Menschen, die ihr gar nicht kennt und die ihr gerade in der Kneipe kennengelernt habt. Man kann sehr, sehr viel Sexspaß haben, geschützt. Ne? Eben, und es gibt schöne Streicheleinheiten und so. Man kann wirklich Spaß haben. Nur, wie gesagt, das ist ganz, ganz schlimm. Man kann ganz böse auf die Schnauze fallen. Ich wünsche dir, du bist nur auf die Schnauze gefallen. Ich wünsche dir trotzdem... alles Gute für deine Gesundheit und für die Seele auch, dass du es schaffst und dass du stabil bleibst. Doch, das will ich hoffen. Ja, alles Gute, Michael. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Manuela, 30 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen, Domian. Guten Morgen, Manuela. Wen klagst du an oder was klagst du an? Meinen Stiefvater. Warum? Was hat er gemacht? Es geht um 15 Jahre Missbrauch. 15 Jahre? 15 Jahre. Also fast 15 Jahre. Von welchem Alter zu welchem Alter? Von 4 bis knapp 19. Von 4 bis 19 Jahren? Mhm. Was hat der Stiefvater in all diesen Jahren mit dir gemacht? Naja, also das, was ich weiß, weiß ich durch eine Therapie. Ich habe also als Kind das so extrem verdrängt, dass ich an die Informationen gar nicht rankam. Mhm. Und mit Beginn meiner allerersten intimeren Beziehung brach das dann praktisch auf und ich konnte in meiner Kindheit blättern wie in Grimms Märchen. Das ist ja völlig, völlig verrückt. Das heißt, du hast bis zu Beginn deiner... Wann war das? Wann ist es aufgebrochen? Mit 19. Mit 19. Mhm. Da hast du alles verdrängt, was in den letzten Jahren passiert war. Du hast es quasi vergessen. Genau. Aber mit 19 hat er das ja auch noch gemacht bei dir, ne? Ja, genau. Und du hattest dann eine andere intime Beziehung, die das Ganze dann ins Rollen brachte, oder wie? Genau, genau. Also ich bin kurz vor Beginn dieser Beziehung bin ich von zu Hause fort. Mhm. Waren so 2-3 Monate und ja, dann ging die Beziehung eben los und damit brach das alles hoch. Mhm. Mit den ersten ganz bewussten Berührungen, die ich praktisch erlebt habe. Mhm. Weil mein Körper in diesen knapp 15 Jahren es halt gelernt hat, so abzuschalten, dass ich nichts mit oder so gut wie nichts mitbekam. Mhm. Ich habe zwar bewusst als Kind immer, es läuft irgendwas, ich hätte aber nie benennen können, was. Ja. Das ist ein Selbstschutzmechanismus der Seele und des Körpers. Genau. Jetzt hast du schon Therapien gemacht. Ja. Hast du. Und weißt sehr viel über das, was passiert ist. Ja. Magst du mir grob so ein paar Informationen geben, was der Stiefvater mit dir in all diesen Jahren gemacht hat, mit diesem kleinen Kind, angefangen damals, das 4 Jahre alt war? Also ich weiß, dass es Geschlechtsverkehr gegeben hat, als ich auch größer auch war schon, dann schon. Mhm. Also was wir durch Hypnose wissen, ist, dass ungefähr, also der erste Geschlechtsverkehr ungefähr mit 6-7 Jahren gewesen sein muss. Mhm. An dem du dich aber, Gott sei Dank, vielleicht kann man sagen, ganz konkret nicht erinnern kannst. Genau, also kaum. Mhm. Ich weiß eher so die jüngeren Sachen dann. Mhm. So, das ist mir schon bewusster. Wie regelmäßig kam es dann zu diesem sexuellen Kontakt Stiefvater, Stieftochter? Mehrmals die Woche. Wie groß war eure Familie? Ich habe noch eine Halbschwester, die ist 7 Jahre jünger als ich und halt meine Mutter. Hat die Mutter davon etwas mitbekommen? Ich bin mir sicher. Bitte? Ich bin mir sehr sicher. Du bist dir sicher? Weil ich habe sie, als ich 22 war, darauf angesprochen, mit dem Resultat, dass ich von ihr mehr oder weniger ausgelacht wurde und zu Hause eben mehr oder weniger rausgeflogen bin. Und mir eben sagen lassen durfte, dass es nicht sein kann. Damals, als es passiert, ist das immer passiert, wenn deine Mutter nicht im Haus war? Ich kann es dir nicht sagen. Du weißt keine nicht. Ahnung. Mhm. Mhm. Also ich weiß so aus meiner Erinnerung heraus, dass meine Eltern sehr, sehr selten voneinander getrennt waren. Mhm. Das heißt, du unterstellst, dass die Mutter sogar im Nebenzimmer vielleicht war? Ja. Und das bewusst alles mitbekommen hat, nach dem Motto, lass ihn machen. Genau. Mhm. Ich merke schon, dass du dich nicht so konkret erinnern kannst. Nee. Was ist denn das Einschneidendste oder das Schlimmste, an was du dich schon sehr klar erinnern kannst? Die letzten 2-3 Jahre, die habe ich sehr bewusst vor Augen. Mhm. Also da weiß ich auch wirklich Details. Wie lief das denn dann immer ab? Wie hat man sich das vorzustellen? Hat er gesagt, jetzt komm hier in das Zimmer, Manuela? Und wie? Nee, er kam zu mir, weil ich ja körperbehindert bin. Und ach, du bist körperbehindert? Genau, wenn ich mal liege, dann liege ich und dann kam ich auch nicht mehr hoch. Bist du von Geburt an körperbehindert? Ja, genau. Mhm. Also das macht das Ganze ja, finde ich, noch schlimmer. Mhm. Weil wir haben auch vor 3 Jahren schon mal miteinander telefoniert. Da kann ich mich jetzt im Moment nicht direkt daran erinnern. Aber ist ja auch egal, wir reden ja jetzt wieder. Das macht das Ganze ja noch viel schäbiger. Das andere ist schon schäbig genug, wir wollen das nicht relativieren. Aber ein Mädchen, was auch noch behindert ist und sich nicht wehren kann, nicht weglaufen kann. Ich denke aber, dass er genau das ausgenutzt hat. Noch zu deiner Behinderung, ist das eine Lähmung, eine Querschnittslähmung? Es ist sowas Ähnliches wie eine Querschnittslähmung, genau. Mhm. Also du kannst dich oben herum bewegen, die Arme kannst du bewegen, mhm. Aber unten... ich kann auch die Beine bewegen bis zu einem gewissen Punkt, ja. Aber ich spüre halt nicht alles. Und ich kann halt nicht laufen wie jeder Normale, sondern ich bin an Stützen gelaufen als Kind immer. Oder sitzt im Rollstuhl. Genau, jetzt sitze ich seit 12 Jahren. So, dann kam er zu dir in dein Zimmer, wenn du schon im Bett lagst. Genau. Und dann? Ja, also die Sätze, an die ich mich erinnern kann, die auch schriftlich fixiert sind, durch Tagebücher, Gott sei Dank, ich will jetzt kuscheln, das war so die leichteste Form, die er so brachte. Oder aber eben, wenn er sturzbesoffen war, was relativ häufig der Fall war, dann wurde gar nicht gesprochen, dann wurde einfach nur gehandelt. Wie sah dieses Handeln aus? Legte er sich dann zu? Direkt auf mich drauf. Zog er sich ganz nackt aus? Ja, er kam meistens schon nackt. Hat er dich dann auch ganz nackt ausgezogen oder nur die Unterhose? Ja, nee, komplett. Ganz nackt. Und hat quasi direkt angefangen und hat den Geschlechtsverkehr vollzogen? Genau. Kannst du dich erinnern, an was du da gedacht hast immer während dieser Qual? Ich habe versucht abzuschalten. Ich habe das versucht, was ich als Kind automatisch gemacht habe, habe ich später, als es dann bewusster wurde und extremer wurde, weiter versucht, aber es ging halt nicht mehr. Ich habe einfach nur versucht, auf Null zu schalten, um das irgendwo zu dämpfen. Hat er das mit Kondomen getan? Nee. Das heißt also, es bestand ab einem gewissen Alter ständig die Gefahr, dass du auch noch schwanger wurde, ja. Und du bist Gott sei Dank nicht schwanger geworden? Aufgrund der Deformierung durch meine Behinderung. Ich habe eine Hohlkreuzkrümmung und durch diese Hohlkreuzkrümmung liegt die Gebärmutter nicht so, wie sie bei einer normalen Frau liegt. Und dadurch ist es unheimlich schwierig, auf natürlichem Wege schwanger zu werden. Aber das wusste er nicht. Nee. Das heißt, er ist auch dieses Risiko ständig eingegangen, dass du schwanger wirst. Du hattest auch normal deine Tage dann. Ja, genau. Dann war er irgendwann fertig. Genau. Und ich habe das Bild vor Augen, du liegst mit deiner Körperbehinderung nackt auf deinem Bett. Dann ging er wortlos raus. Genau, meistens. Oder es kamen dann eben so Sätze wie halt die Klappe, sagt der Mutter nichts, sonst passiert dir irgendwas, sonst passiert der Mutter irgendwas. Und meine Mutter war mir halt heilig, weil meine Mutter für mich, als ich noch jünger war, sehr viel getan hat, was meine Behinderung betraf. Also meine Mutter ist wirklich mit mir von Arzt zu Arzt gerannt, weil diese Behinderung in den 70er Jahren halt noch neu war und sehr selten war. Und aber umso sonderbarer, wenn deine Mutter so ein enges Verhältnis zu dir hat, dass sie dich da hat allein gelassen. Und vor allen Dingen jetzt, nachdem du mit ihr geredet hast, dich dann hat so hängen lassen. Ja, es hat sich dann so, ab so meinem 16., 17. Lebensjahr hat sich eine unheimliche Kälte entwickelt. Gefühlskälte. Also es gab seitens meiner Mutter keine Umarmungen mehr oder auch nicht die Frage, wie es mir geht, was ich mache, wie ich mich fühle. Was du dir nicht erklären kannst, woran das gelegen hat. Das hat sich so allmählich entwickelt? Genau. Hast du nicht in permanenter Angst gelebt in dieser Wohnung? Ja, sicher. Natürlich. Wie kam es dann dazu, dass du ausgezogen bist? Ich bin mit 18 getürmt. Du bist getürmt? Das erste Mal. Ich habe also... Dann könnte ich mir auch vorstellen, dass das eben auch noch als behindertes junges Mädchen noch schwieriger ist, als ohnehin schon, sich selbstständig zu machen, eigene Wohnung. Wie hast du es gemacht? Ich habe einen Bekannten gehabt, mit dem ich das abgesprochen habe, dass ich eine Weile zu ihm konnte. Und war dann so knapp ein Vierteljahr bei dem. Und habe mich in diesem Vierteljahr dann um einen Ausbildungsplatz bemüht, in einem Reha-Zentrum. Und dann war ich zwischen diesem Vierteljahr und Beginn Reha-Zentrum war ich dann eben zwangsläufig nochmal zu Hause. Für nochmal so um die 8 bis 10 Wochen. Dann gab es in dieser Zeit, als du 19 warst, deine erste Beziehung. Genau. Dass du dich in einen Mann verliebt hast. Ja. Was ja schon ein Wunder ist, dass man sich dann noch in einen Mann verlieben kann, wenn man so eine Hölle verursacht durch einen. Das hat aber 2 Jahre gedauert, bis wir überhaupt irgendwie körperlich miteinander... Ja. Aber dadurch kam das alles in dir, wurde das nach oben gebracht. Genau. Die Sendung heißt Ich klage an. Hast du diesen Stiefvater angeklagt? Nee. Du hast ihn nicht angeklagt? Nein. Ich habe die Kraft nicht dazu gehabt. Und warum machst du es heute nicht? Ich war mal bei einer Verhandlung dabei von einer Freundin, die ihren Vater angeklagt hat, der sie eben auch jahrelang aufs Übelste missbraucht hat. Und für mich stand so diese Qualen, die sie in diesen 2 Jahren Verhandlungen durchgemacht hat, seelische Qualen, zu keiner Relation zu dem, was am Ende an Strafe rauskam. Es war ein Witz. Und dort habe ich für mich in dem Moment beschlossen, dass ich schlafe. Du hast heute zu dem Elternhaus keinen Kontakt mehr? Nee, seit 3 Jahren nicht mehr. Aber immerhin noch bis vor 3 Jahren? Ja. Hast du die Eltern besucht? Oder? Ja. Entweder ich die Eltern oder die Eltern hin und wieder mich, wobei das eher seltener war. Aber du hast gerade gesagt, dass du mit 22, du bist jetzt 30, ne? Mit 22 deine Mutter hast drauf angesprochen. Mhm. Und die hat sehr heftig reagiert und hat dich quasi als Lügnerin dargestellt. Genau. Und dennoch hast du danach dann immerhin noch jahrelang mit denen Kontakt gehabt? Ich war die pflichtbewusste Tochter. Wahnsinn. Das weiß ich heute. Mhm. Das ist, ja, ich war immer so der Meinung, ich muss dankbar sein, weil meine Mutter ja für mich, als ich wirklich kleiner war, eben wirklich wahnsinnig viel getan hat. Und bist du psychologisch, psychotherapeutisch oder psychiatrisch betreut worden, ja, oder? Bist du? Mhm. Bin ich. Ich war letztes Jahr jetzt auch das erste Mal in der Traumatherapie. Mhm. Allerdings eben nur für knapp 6 Wochen, weil die Klinik nicht so hundertprozentig rollstuhlgerecht ist, wie ich bräuchte. Hast du den Eindruck, dass dir das hilft, dass das schon ein bisschen aufgearbeitet wird, wie man das so sagt? Ja, was immer das auch heißen mag. Aber es hilft, es hilft. Ja. Mhm. Weil ich habe ja auch die 6 Jahre, die ich im Reha war, eben auch Therapie gemacht. Also, es heißt für dich, ich klage diesen Mann moralisch an. Ja, total. Schwerste Vorwürfe. Weil ich ja extreme Probleme dadurch habe. Ich habe wahnsinnige Angst vor Menschen. Mhm. Also, sobald ich in eine Gruppe komme von mehr als 4, 5 Leuten, kriege ich Zitteranfälle, kriege ich Schweißausbrüche. Aber Manuela, dann aber ein super Kompliment, dass du jetzt hier vor Hunderttausenden von Menschen das erzählt hast. Die sehe ich nicht. Ja, aber egal. Es ist auch sehr mutig, am Telefon das zu machen, finde ich. Stimmt schon. Möchtest du vielleicht noch ein paar Worte mit meiner Psychologin reden? Ja, gerne. Ja. Noch eine Abschlussfrage. Ist das jetzt für dich sicher, dass du ihn nie wirklich anklagen wirst? Oder denkst du, ich warte noch, bis ich ein bisschen stabiler werde und mache es dann doch? Nee. Also ich glaube auch nicht, also ich denke nicht, dass ich körperlich gesehen die Stabilität wieder erlange, die ich bräuchte, um sowas nochmal durchzuziehen. So, jetzt legst du bitte auf und meine Psychologin, die Anna, ruft dich an. Okay, und ich wünsche dir von Herzen alles Gute für dein weiteres Leben und alles Liebe. Danke, Domian. Auf Wiederhören. Wiederhören, tschüss. 1:32:34, kleine Pause. Und 15 Sekunden hier Radio S Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefontalkshow. Domian heute Nacht heißt unser Thema Ich klage an, und ich frage euch, wen klagt ihr an, wem macht ihr schwere und schwerwiegende Vorwürfe, dass dieser Mensch verantwortlich ist dafür, dass euer Leben sich ganz anders entwickelt hat, viel trauriger entwickelt hat, als das alles absehbar war, oder vielleicht gibt es auch einen Umstand, den ihr anklagt und sagt, aufgrund dieser Zustände, Umstände ist alles anders gekommen. Telefonnummer 0800 5678 111. Und noch ein Hinweis auf nächste Woche. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, nächste Woche, 29. auf 30. gibt es hier bei uns eine lange Domian-Nacht. 4 Stunden Talk am Stück, ein Talk-Rekord, ein Talk-Marathon. Dann geht's schon um 0 Uhr los, von 0 Uhr bis 4 Uhr nachts, nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Jacqueline, 33 Jahre alt, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Ich grüße dich, Jacqueline. Ja, viel Glück für deine zukünftige Nacht. Ja, danke schön. Und mein Thema wäre, also einleitend möchte ich vielleicht sagen, mir imponiert das immer sehr, wenn ich höre, wie, mit welcher Ehrfurcht du eigentlich mit alten Menschen redest. Und das ist auch mein Thema. Ich klage die Gesellschaft und den Staat an, wie sie mit den Missständen in Altenheimen umgehen. Und man kriegt das immer wieder mit. Und vor kurzem lief noch eine Reportage in der ARD, glaube ich, oder im ZDF. Ja, genau, genau. Und man sitzt davor und ist entsetzt. Du sagst. Und man denkt nur, mein Gott, man muss irgendwas tun. Genau, das ist mein Appell. Und warum ist das dein Thema? Arbeitest du in einer Institution für ältere Leute oder hast du selbst persönlich Erfahrungen damit gemacht durch Verwandte oder Eltern? Ja, ich bin also Altenpflegerin. Ich habe 12 Jahre in diesem Bereich gearbeitet. Ah, ja. Ich habe das aus voller Überzeugung gelernt und auch praktiziert, auch in Leitungsfunktionen. Und muss sagen, vor 6 Jahren bin ich gescheitert, indem ich dann irgendwann mal so ausgepowert war an den Rahmenbedingungen, was das heißt, der immer so schön satt, trocken, sauber ist das Minimum in der Pflege. Satt, trocken, sauber. Du sagst es. Wie menschenverachtend. Ja, und selbst das, und da unterschreibe ich, glaube ich, nicht für viele Einrichtungen, nicht für alle, aber für viele, selbst das ist nicht möglich. Das heißt, die Leute sind nicht immer satt, die sind auch nicht immer trocken und die sind auch nicht immer sauber. Genau, Jürgen. Du hast 12 Jahre als Altenpflegerin gearbeitet. Hast du das auch in deiner Praxis erlebt, dass du die Leute nicht satt oder nicht sauber bekommen hast? Ständig, in 12 Jahren. Ständig. Das war. Also wir reden jetzt über schwerst pflegebedürftige Menschen? Nein, ich rede über ganz normale Bereiche, die ja meist wechselnd sind. Von Schwerstpflegefälle über gerontopsychiatrische, ne? Und einfach gemischte Bereiche. Also du sagst, dass das, was wir in den Zeitungen lesen oder im Fernsehen ab und zu Gott sei Dank mittlerweile sehen, dass das keine Ausnahmefälle sind. Ach, das ist noch harmlos. Erzähl doch mal aus deiner Praxis das ein oder andere Beispiel, um es noch plastischer für uns zu machen, was für Missstände es in der alten Pflege, im alten Pflegebereich gibt. Weißt du, ganz plastisch fängt es vielleicht damit an, dass du zu zweiten morgens auf einem Bereich bist mit einer examinierten Kraft und einer Pflegehilfskraft und für 30 Schwerstpflegefälle, also gemischt, wie ich das eben sagte, zuständig bist und da wirklich die Bettdecke wegreißt und anfängst, noch nicht einmal richtig zu waschen, geschweige denn was zu trinken geben zu dürfen und irgendwann mal um 8 Uhr ausgepowert aus der Pflege zurückkommst und dann heißt es, es sind vielleicht 9 Leute, denen man das Essen reichen muss und mit 2 Personen würdest du bis Mittag das Essen reichen. Das heißt, alternativ wird dann irgendwelche Sonnenkost gegeben oder aber Brot wird eingeweicht und... Das heißt also, da haben Menschen Sonden in ihrem Körper, die eigentlich noch essen könnten, aber weil es praktischer ist, gibt man denen Sonde. Traurig, ja, so ist es. Unglaublich. Aber was mich immer so wundert bei diesem Thema, viele alte Menschen, leider nicht mehr um alle, aber viele alte Menschen sind doch auch junge Menschen, Kinder, Enkel. Protestieren die nicht, schreiten die nicht ein? Die kommen doch die Mutti oder die Oma besuchen im Altenheim und sehen das. Phasenweise, teils kommt Protest, aber der ist dann auch Minimum gehalten, weil was sollen die sagen, ne? Die haben wenig Ahnung, die sind hilflos, die sind in den Emotionen festgehalten und... Naja, man kann aber schon als Sohn da auf den Putz hauen und sagen, hier so wird aber mit meiner Mutter nicht umgegangen. Ja, das kriegen sie gar nicht mit. Teils wird dann auch dementsprechend gehandelt, wenn man weiß, bei dem und dem Bewohner kommt jetzt der Angehörige, dann wird dementsprechend agiert, ne? Nun sind ja sehr viele alte Leute, auch im hohen Alter, noch sehr fit geistig. Wie sprechen die denn darüber, auch mit euch Pflegekräften? Jürgen, die habe ich weniger erlebt. Ich erlebe weniger und wenn sie dann geistig fit sind, dann sind sie resigniert, ne? Dann sind sie depressiv und haben sich ihrem Schicksal ergeben. Wobei also größtenteils eben halt wirklich die Bewohner, die sich nicht mehr äußern können, wo das auch ausgelebt wird. Ich würde sagen, die sind natürlich am ärmsten dran, die das auch nicht ihren Angehörigen mehr erzählen können, genau. Was mit ihnen los ist. Was ich aber ganz krass auch finde, ne, ich bin selber über diesen Alltag hinaus abhängig geworden, ne, habe also gezielt auch Alkohol getrunken, habe da dann irgendwann mal was gegen gemacht und arbeite heute psychiatrisch, wo viele Freunde oder Bekannte dann sagen, mein Gott, das hört sich so schlimm an. Ne? Aber da sind die Rahmenbedingungen einfach besser. Das heißt, du arbeitest in einer Psychiatrie? Genau. In einer alten, für alte Leute? Oder jetzt für Suchtkranke. Für Suchtkranke. Was ist denn... das ist ja sehr wichtig, das noch immer wieder zu betonen, dass du 12 Jahre im Altenpflegebereich gearbeitet hast. Das heißt, du hast Ahnung und hast einen Blick hinter die Kulissen. Was ist denn der Grund? Was ist die Ursache? Warum ist es so schlecht? Ich glaube ganz einfach, es fängt an jetzt mit der Pflegeversicherung, dass wirklich nach Minuten bezahlt wird, dass diese ganzen psychiatrischen Sachen nicht mit eingestuft werden. Da spart der Staat Tausende von Marken. Zumindest momentan noch. Ich meine, die Debatten laufen, ob politisch oder eben halt auch wirklich von den Personen vor Ort. Aber momentan ist es noch so, dass gespart wird. Und ich glaube ganz einfach, weil wirklich alte Menschen keine Lobby haben. Und das Fürchterlichste an dem Ganzen, deswegen habe ich auch vorhin einleitend gesagt, die Gesellschaft wird mit angeklagt meinerseits. Ich merke das ja an mir selber. Ich habe ja auch nun resigniert, ne, in dem Bereich. Und ich glaube, ganz einfach, jeder Mensch sagt dann ganz einfach, ich hoffe, ich möchte nicht alt werden. Ich hoffe, mir wird dieses Schicksal dann halt nicht zuteil. Und man schiebt es von sich weg. Genau, genau. Wenn du das so erlebt hast, immer wieder und das Gefühl auch hattest, ich kann hier nichts verändern. Es ist einfach zu wenig Geld da, es sind zu wenig Fachleute da, zu wenig Pflegepersonal. Immerhin hast du es 12 Jahre ausgehalten. Während dieser 12 Jahre bist du nicht manchmal ganz verzweifelt nach Hause gegangen und hast gesagt, ich weiß nicht, was ich machen soll? Sehr, sehr viel. Ich habe also gar kein Privatleben mehr gehabt. Ne? Mhm. Ich meine, das habe ich dann zum Glück irgendwann, seitdem ich dann die Wende bekommen habe, hingekriegt. Aber in den 12 Jahren war das schon kaum möglich. Jetzt muss ich was fragen, was natürlich eine sehr brisante Frage ist und die Antwort auch darauf. Aber die Frage stellt sich mir immer, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige. Lässt man ganz hilflose alte Menschen auch eher sterben, damit man sie los ist? Los, damit man sie eher losfährt? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ganz einfach, viele Pfleger, Hilfskräfte und Fachkräfte wissen auch gar nicht, dass Sterben bedeutet, keine Flüssigkeit, Infusionen mehr anzuhängen im Altenheim, ne? Was auch hinterfragt werden dürfte und wo die Bedürfnisse von alten Menschen sind. Ich glaube, dass da ganz viele Ängste, wenig Aufklärung stattfindet und ja, dass das nicht reflektiert wird. Mhm. Weil in der Psychiatrie ist das selbstverständlich, dass man Supervision hat. Mhm. Das gibt es. Das gibt es in Altenheimen, gibt es das nicht. Ne? Also Supervision heißt, dass die Mitarbeiter sich hinterher nochmal zusammensetzen und gemeinsam über die Probleme, die entstanden sind, reden und auch sich gegenseitig helfen, wenn man mit einem Fall vielleicht nicht weitergekommen ist. Ne? Genau, das kann man einfach übersetzen. Und von daher glaube ich ganz einfach, dass das so sehr ambivalent ist, ne? Dass da eine Antwort sehr schlecht möglich ist, Jürgen. Aber die These wäre doch, sicher von dir auch, von mir auch, wobei ich nicht so viel Ahnung habe wie du, dass viele, viele, viele Tausende und Abertausende von alten Menschen ein schöneres Alter erleben könnten, wenn man sich gezielt und wirklich individuell um sie kümmern könnte. Auf jeden Fall. Wenn auch nicht einmal das Individuelle, ja, ich meine, das ist vielleicht ein Traumzustand, den man gar nicht realisieren kann. Aber wenn nur das Minimum möglich wäre, dass einfach hingeguckt wird, dass all das, dass ein Mensch noch nicht einmal genügend Flüssigkeit zugeführt bekommt. Noch nicht einmal, ich kann ein gutes Beispiel, was du vorhin auch so plastisch verdeutlicht bekommen wolltest, hast ja gefragt nach Beispielen, wäre eins zum Beispiel, dass in dem Altenheim, wo ich dann zuletzt tätig war, gab es Ostern immer Mosaik-Sahnetörtchen aus der besten Konditorei. Ich habe mit meiner Kollegin das wirklich exerziert und habe gesagt, wir geben allen neuen Patienten, die das Essen gereicht bekommen, heute Abend und heute Nachmittag ein Stück. Weißt du, wie lange wir Essen gereicht haben? Bis abends um 7:30. Und da ist ja schon die Diskrepanz ganz deutlich. Ne? In dieser Zeit hätten schon 10 andere Bewohner im Bett sein müssen, damit wir Feierabend bekommen und. Burnout-Syndrom. Was müsste geschehen? Tja, Jürgen, ich erhoffe mir durch den Anruf bei dir, dass zumindest ein bisschen mehr Menschen hingucken, nachdenken. Das ist jetzt, dieser Anruf ist so ein Mini-Mosaiksteinchen. Ich glaube, man kann auch wir, die wir in den Medien arbeiten, und ihr, die ihr halt in die Fachkräfte seid, immer wieder nur versuchen, dieses Thema in die Öffentlichkeit zu bringen. Immer und immer wieder. Und somit Druck auch auf politische Instanzen auszuüben. Genau. Denn nur von da aus geht das. Ne? Denn wir alle werden mal alt, wir alle haben Verwandte, die alt werden, und niemand ist davor gefeit. Ja, Jürgen, und das ist, glaube ich, der Appell an alle Menschen, die hier zuhören. Hast du Angst vor deinem Alter? Ich möchte nicht alt werden. Du möchtest nicht alt werden? Denn ich könnte mir vorher das Leben nehmen. Aufgrund dessen, was du in der Altenpflege erlebt hast? So ist das. Und ich erlebe ja jetzt nun auch Schüler in der Psychiatrie, die Altenpflege lernen, und ich höre da nichts anderes. Ne? Die sind schon in der Ausbildung resigniert, weil sie das vor Ort erleben, was ich gerade auch geschildert habe. Ne? Und ich denke, das ist noch harmlos. Es gibt wahrscheinlich jetzt durch die Aufregung, ne, Fernsehen hin und her, es gibt mit Sicherheit noch viel, viel krassere Sachen. Wir wollen gar nicht über das Thema Sterben reden. Ne? Wir müssen natürlich auch vorsichtig sein, dass wir jetzt nicht alle Altenpflegeheime über einen Kamm scheren. Und wir wollen auch unterstreichen, dass die meisten, die große Mehrzahl der Pflegekräfte alles nur Erdenkliche tun. Ne? Auf jeden Fall. Wir wollen kein falsches Bild erwecken. Auf jeden Fall. Die Schuld hat die Politik, ja. Ne? Dass nicht genügend Geld da ist. Und dass diese Altenpflegekräfte, die wirklich motiviert sind, ne, so wie ich das ja auch von mir beschrieb, da dass da einfach Bedingungen herrschen, dass die einfach nur wirklich ausgepowert sein können. Dass die Pflegekräfte wirklich gerne noch mehr machen würden wollen, aber sie können es einfach nicht, weil ihnen die Hände gebunden sind. Ich hoffe sehr, wir hoffen alle gemeinsam, dass sich etwas verändert und wir wollen alle immer wieder drüber sprechen. Ja, Jürgen, und ich würde mir wünschen, nicht nur das Lob an deine Sendung, sondern auch, dass du mal ein Themenabend nur für dieses Thema machst. Das ist eine gute Idee, das werden wir machen. Ich würde mir wünschen. Alles Liebe, Jacqueline. Dir auch. Tschüss. Ciao. Hans, 43 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen, Domian. Ja, hallo. Hallo, Hans. Der letzte Beitrag hat einen ja sehr, sehr betroffen gemacht. Also ich denke, dass diese Probleme systemimmanent sind. Und ganz besonders, wenn man nach England schaut, da ist es also noch schlimmer. Da werden also teure Krankheiten schon gar nicht mehr behandelt. Die Leute siechen vor sich hin. Und wenn Hallo? Ja, ein furchtbares Thema ist das, also in der Tat. Ja, du hast aber auch denke, dass es das allen blüht, dann wird das schon sehr schlimm. Also mein Thema ist, ich mache meinem Zahnarzt die allerschwersten Vorwürfe. Dem Zahnarzt? Was hat der angestellt? Der hat eine Brücke neben eine Almagan-Dombe gelegt. Und dadurch haben sich die beiden Metalle zersetzt. Und ich habe eine ganz, ganz massive Quecksilbervergiftung bekommen, die mein Leben komplett ruiniert hat. Darf ich fragen, deine Stimme klingt auch so ein bisschen seltsam. Hat das damit zu tun? Nö, eigentlich das nicht. Also ich dachte, dass sie etwas gedrückt klingt oder dass die Stimmbänder entzündet sind oder so etwas. Also das hat damit vielleicht fühle ich mich etwas gedrückt, das kann durchaus sein. Ja. Welche Veränderungen hat denn dieser Vorfall mit sich gezogen? Mir fielen schlagartig alle Haare aus. Also nicht nur auf dem Kopf, sondern auch an der Kehrseite. Mhm. Und es gab massive Leberschäden. Mhm. Es gab Probleme mit der Schilddrüse und der Niere. Ich bin dann, und das ist ein weiterer Vorwurf, mit der Leberschaden zu etlichen Internisten gegangen. Mhm. Und die meisten haben mir erzählt, ich sollte das Saufen aufhören. Mhm. Und ich habe dann gesagt, ich saufe nicht. Und darauf hieß es dann, alle Alkoholiker lügen. Mhm. Also man hat dann etwas Schlimmes und dann wird einem nicht mehr geglaubt. Richtig, richtig. Heute weiß ich, dass gerade dieses Quecksilber im Darm zu Pilzen führt und diese Pilze verursachen einen Fuselalkohol. Aha. Das habe ich also mittlerweile auch schon gelernt. Wann ist denn dieser Vorfall geschehen? Wie lange liegt das zurück? Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, so 2-3 Jahre. Mhm. Und du bist danach schwer erkrankt? Hat sich die Schwererkrankung bis heute hingezogen? Ja, ich werde niemals mehr gesund. Du wirst niemals mehr gesund? Mann. Was sind heute für Krankheitssymptome, die du nennen könntest? Ja, vor allen Dingen das Zeug ist ins Gehirn gegangen. Die kognitiven Kapazitäten sind stark eingeschränkt. Also du kannst nicht richtig wahrnehmen mehr? Nein, nicht richtig assoziieren und ja, wahrnehmen auch ein bisschen eingeschränkt. Mhm. Und ich habe ein Borderline-Syndrom mit Depressionen und Zwangsvorstellungen. Depressionen, ja. Mhm. Und das ist alles nicht besonders lustig. Hast du körperlich auch Beschwerden? Ja, das Quecksilber ist zum Beispiel auch in die Knie gegangen. Das Laufen fällt mir schwer. Mhm. Die Leber ist immer noch nicht in Ordnung. Ja. Die Schilddrüse auch noch nicht. Da muss ich dann regelmäßig Medizin vernehmen. Das heißt, du bist ein schwerkranker Mann. Ein rundherum schwerkranker Mann. Ja, könnte man fast so sagen. Hast du körperlich auch Schmerzen? Ja, selbstverständlich. In den Knien zum Beispiel. Mhm. Was ist mit dem Darm, mit diesen Pilzen? Hat man das jetzt im Griff oder ist das auch? Das hat man in den Griff gekriegt. Ich habe dann Algen bekommen und Bärlauch und ein paar andere Sachen und das hat man in den Griff bekommen. Mhm. Man hört auch oft, wenn man über solche Vergiftungen liest, ich habe es einige Mal gelesen, dass das auch auf das Sexualzentrum schlägt. Wie sieht es mit deiner Potenz aus? Nichts mehr. Nichts mehr? Auch als Folge von dieser Vergiftung? Ja, davon gehe ich aus. Hm. Jetzt liegt also nach deiner Auffassung ja die Ursachenkette ist zurückzuführen, ganz klar, auf das Fehlverhalten des Zahnarztes. Das ist richtig, ja. Wurde dieser Zahnarzt angeklagt? Nein. Ich habe Gutachten bekommen und ich habe ein Gutachten, das mir bescheinigt, dass ich den 250-fachen Wert an Quecksilber im Körper hatte, zu Beginn der Behandlung. Aber das hat nicht gereicht. Hm. Wenn ich da jetzt einen Prozess angestrengt hätte, dann wäre ich womöglich noch auf den Prozesskosten sitzen geblieben. Hast du mit diesem Zahnarzt mal ganz normal menschlich geredet danach? Das ging nicht. Das ging nicht. Aber er wusste, was er da gemacht hat. Davon gehe ich doch sehr Aber du hast es ihm nie erzählt, was passiert ist mit ihm. Ich bin doch danach noch in der Praxis gewesen, als ich da bloß noch 2-3 Haare hatte, bevor sie alle weg waren. Und wie hat er sich... In einem Jahr bin ich um 20 Jahre gealtert. Wie hat er sich denn dann so dargestellt und geäußert zu allem? Ja, er hat sich dazu nicht eingelassen. So. Heute weiß ich, dass sie sich dazu nicht einlassen dürfen, sonst haben sie keinen Versicherungsschutz mehr durch ihren Rechtsschutz. Das heißt, du sitzt dann da vor diesem Arzt, der das höchstwahrscheinlich alles verursacht hat, und wirst du angeguckt als Spinner oder jedenfalls als jemand, der die Unwahrheit sagt? Nein, nicht unbedingt, aber... Eine Unwahrheit insofern, dass es nicht stimmt, dass er, der Zahnarzt, schuldig an dem Ganzen ist. Nein, das Dilemma ist, wir haben also sehr seltsame Gesetze, er kann den Fehler nicht zugeben. Aber er weiß mittlerweile über irgendwelche anderen Kanäle, welche Stimmwirkungen. Selbstverständlich. Du bist jetzt Gutachten machen lassen und so weiter und so weiter. Du bist jetzt 43 Jahre alt. Ja. Ich gehe davon aus, dass du Rentner bist. Nein. Nein. Kannst du noch arbeiten? Nee, auch nicht. Zurzeit gammel ich genüsslich vor mich hin. Ja. Wie lange arbeitest du jetzt schon nicht aufgrund dieser Erkrankung?